Kundgabe 6399. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.11.1955. Wende. Erlösung der Seelen, der Tiefe. In der geistigen Welt verfolgen die Lichtseelen das Geschehen auf Erden mit Sorge um euch Menschen. Denn sie ersehen die Finsternis. Sie möchten euch Licht bringen, doch ihr nehmet es nicht an und gehet geschlossenen Auges dem Verderben entgegen. Sie wissen aber auch um die vor euch liegenden Ereignisse. Sie wissen, dass die Erde in der letzten Phase steht. Und sie wissen auch um das entsetzliche Los derer, die nicht zuvor sich noch ihrem Gott und Schöpfer zuwenden und mit ihm zusammen die letzte Wegstrecke zurücklegen. Und darum sind sie eifrig bemüht, die Menschen auf Erden gedanklich zu beeinflussen, dass sie Licht begehren, um es ihnen dann zuleiten zu können. Es wird nichts unversucht gelassen, die Gedanken der Menschen geistig zu richten. Darum werden auch von Zeit zu Zeit Menschen von sich Reden machen, die ungewöhnlich wirken, die deutlich eine Verbindung mit der höheren Welt erkennen lassen, die auch eifrig reden für diese höhere Welt und sich gleichsam als Sprechorgane des Reiches ausweisen, das nicht von dieser Welt ist. Immer wieder werden die Menschen ein solches ungewöhnliches Wirken verfolgen können und nun gedanklich angeregt, darüber Aufschluss zu begehren. Es wird eine Verbindung von der geistigen Welt zur Erde immer glaubwürdiger werden für die Menschen, die nachdenklich sind. Doch die gleichgültigen Menschen werden auch solche Erscheinungen oder Erlebnisse unberührt lassen, die sie nur belächeln und abtun. Aber auch ihnen ist ein Bote von oben nahegetreten, so dass sie nicht sagen können werden, ohne Mahnungen und Warnungen geblieben zu sein. Alles versucht die Lichtwelt im Auftrag Gottes, denn das Ende kommt immer näher. Doch viel Erfolg wird nicht mehr zu verzeichnen sein bei den Menschen dieser Erde, weshalb andererseits im geistigen Reich erhöhtes Wirken einsetzt an den Seelen, um sie aus der Tiefe zu holen zum Licht, um alle Seelen anzuspornen, dem Licht zu folgen und an sich zu arbeiten, um aus dem Reich der Finsternis oder der Dämmerung in Lichtsphären eingehen zu können. Denn auch im geistigen Reich wird das Ende der Erlösungsepoche eine Wandlung bringen, weil überall eine Scheidung der Geister sich vollziehen wird. Die Hölle wird alles ausspeien. Alles Satanische wird wieder in die Form gebannt und also auch die Bewohner der tiefsten Tiefen, die keinen Willen zur Wandlung erkennen lassen, die so verhärtet sind, dass alle Bekehrungsversuche erfolglos bleiben, die jeder Gelegenheit, sich aus der Finsternis zu lösen, ausweichen und stets mehr der Tiefe zustreben. Es werden sich wohl noch unzählige Seelen aufschwingen, weil unentwegt von Seiten der Lichtwelt gearbeitet wird, in Liebe und Geduld. Doch da der freie Wille ausschlaggebend ist, wird diese Erlösung nicht restlos sein. Doch einmal ist auch der Kampf im geistigen Reich beendet, auf lange Zeit, wenn alles Geistige gerichtet ist. Das heißt, dorthin versetzt ist, wo es seinem Liebegrad nach hingehört, wenn die neue Schöpfung auch das in der Hölle Befindliche aufgenommen hat, um diesem wieder die Möglichkeit zu geben, aufwärts zu steigen. Dann wird auch Friede sein im geistigen Reich. Und die Seelen werden nach oben streben, weil sie sowohl auf Erden wie auch im geistigen Reich nur Liebe sehen und erfahren und keinen Anfeindungen des Fürsten der Finsternis mehr ausgesetzt sind. Noch viele Seelen werden abgerufen von der Erde vor diesem Ende. Allen diesen ist die Möglichkeit geboten, im Jenseits zur Höhe zu gelangen, aber auch die Freiheit ihres Willens belassen, sodass sie auch aus eigener Schuld absinken können in die Tiefe. Doch das Erlösungswerk wird überaus eifrig durchgeführt von Seiten der Lichtwesen und auch der Menschen auf Erden, die treue Arbeiter im Weinberg des Herrn sind. Es kommt eine Wende, geistig und irdisch, und diese Wende wirft schon ihre Schatten voraus. Auf Erden wird eine scharfe Trennung sein zwischen den Gottgetreuen und denen, die nicht glauben. Ungewöhnliche Erscheinungen und Ereignisse werden die Menschen aufmerken lassen und deutliche Zeichen das Wirken geistiger Kräfte beweisen. Doch kein Mensch wird gezwungen werden, zu glauben. Nur soll jedem geholfen werden, der guten Willens ist. Denn die geistige Welt weiß um das Schicksal, dem die Menschen auf Erden entgegengehen und ihre Liebe suchet, noch zu retten, ehe es zu spät ist. Amen.